1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis, Sie? Wohnt Sie, Nerd? Was wollen die ganzen Monster hier? Sie und ich leiten eine Selbsthilfegruppe für Bossgegner. Das hier ist Humpf, der Riesenbarbar. Ich bin leider nur der erste Bossgegner. Selbst völlige Noobs kriegen mich down. Warum guckst du dabei mich so an? Humpf, du bist doch ein so großer, starker Mann. Ja, aber total langsam. Mir kannst du einfach durch die Beine rollen, dann ein paar Treffer mit der nicht abgegradeten Pistole und schon ist Ende Gelände. Für mich brauchst du 4 Minuten max. Kann ich noch eine Cola haben? Traurige Geschichte. Und warum bist du hier? Ich bin ein Final-Boss-Gegner. Ein gepanzerter Roboter-Oktopus mit Raketenwerfer-Tentakeln. Ich habe allerdings unbesiegbare Feinde. Und welche? Gamerforen und Let's Play-Videos. Ich hasse die. Dennis, hier steht ein Bossgegner aus Wolfenstein The New Order. Nazis kommen hier nicht rein. Und ein Kettensägentyp aus Resident Evil. Zombies sind immer willkommen. Boah, kannst du der Piranha-Pflanze mal sagen, dass sie mich nicht mit Feuerbällen beschießen soll? Pflanze, geh zurück ins Rohr und nerv Mario. Okay. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tach, ihr Landschaftsbilder. Tag, Herr Braunschweig. Wir veranstalten ein Bossgegner-Treffen. Ich erinnere mich noch an meine härtesten Bossgegner. Nach 20 Stunden Dauerzocken stand er plötzlich da. Und wie hieß er? Meine Frau. Die sagte, zieh dich an, du musst zur Schule. Tja, Lehrer sein Sachs. Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1 Live App. Alle Infos auf 1live.de.